Erster Gott sagt, dass er für Menschen erreichbar war, die ihn gar nicht suchten, und er antwortete einem Volk, das seinen Namen nicht kannte. Zweiter, den ganzen Tag streckte er seine Hände nach einem ungehorsamen Volk aus, das lieber seinen eigenen schlechten Gedanken und Wegen folgte. Dritter, diese Menschen beleidigten Gott ständig, indem sie in Gärten opferten und auf Ziegelsteinen Räucherwerk für fremde Götter verbrannten. Vierter, sie hielten sich an unreinen Orten auf, aßen verbotenes Schweinefleisch und füllten ihre Schüsseln mit Speisen, die Gott verabscheut. Fünfter, obwohl sie behaupteten, heiliger als andere zu sein, war ihr Verhalten für Gott wie Rauch, der ständig unangenehm in der Nase brennt. Sechster, Gott hat all ihre Taten genau aufgeschrieben und er wird nicht schweigen, bis er sie für ihr Verhalten gerecht bestraft hat. Siebter, er wird sie für ihre Sünden und die Sünden ihrer Vorfahren bestrafen, weil sie ihn auf den Bergen durch falschen Gottesdienst entehrten. Achter, Gott erklärt, dass er nicht das ganze Volk vernichten wird, so wie man eine gute Traube rettet, in der noch Segen steckt. Neunter, er wird Nachkommen aus Jakob und Juda wählen, damit seine auserwählten Diener das Land und die Berge als Erbe besitzen können. Zehnter, die Ebenen Saron und Akkor werden zu friedlichen Weideplätzen für die Tiere des Volkes, das ernsthaft nach Gott gefragt hat. Elfter, aber diejenigen, die Gott verlassen und fremden Göttern des Glücks Opfer darbringen, werden ein sehr schweres Schicksal erleben. Zwölfter, Gott wird sie mit dem Schwert bestrafen, weil sie nicht antworteten, als er rief, sondern absichtlich das taten, was ihm missfiel. Dreizehnter, deshalb sagt Gott, dass seine Diener genug zu essen und zu trinken haben werden, während die Ungehorsamen Hunger und Durst leiden. Vierzehnter, seine Diener werden vor Freude aus vollem Herzen singen, aber die anderen werden vor Schmerz und Verzweiflung laut schreien. Fünfzehnter, ihr Name wird nur noch als Fluch dienen, während Gott seinen treuen Dienern einen ganz neuen Namen geben wird. Sechzehnter, wer im Land Segen oder Wahrheit sucht, wird sie beim wahren Gott finden, weil die alten Sorgen endlich vergessen und verborgen sind. Siebzehnter, Gott verspricht, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu erschaffen, so dass niemand mehr an die alte Welt denken muss. Achtzehnter, die Menschen sollen sich über Gottes Schöpfung freuen, denn er macht Jerusalem zu einem Ort voller Jubel und Fröhlichkeit. Neunzehnter, Gott selbst wird sich über sein Volk freuen, und man wird in der Stadt nie wieder weinen oder Klagerufe hören. Zwanzigster, es wird keine Kinder mehr geben, die früh sterben, und auch alte Menschen werden ihr Leben in Frieden vollenden können. 21. Die Menschen werden Häuser bauen und selbst darin wohnen, und sie werden Weinberge pflanzen und die Früchte selbst genießen. 22. Niemand wird mehr für andere bauen oder pflanzen, sondern das Volk wird so lange leben wie ein Baum und seine Arbeit genießen. 23. Sie werden nicht mehr umsonst arbeiten oder Kinder für das Unglück gebären, weil sie und ihre Nachkommen von Gott gesegnet sind. 24. Gott verspricht, dass er ihnen antworten wird, noch bevor sie ihn rufen, und er wird sie hören, während sie noch sprechen. 25. Wolf und Lamm werden friedlich zusammenfressen, und kein Tier wird auf Gottes heiligem Berg mehr Schaden oder Verderben anrichten.